Also wasche ich mich unterm Arm. Ich brauche noch einen Kaffee, sonst werde ich nicht munter. Die Marmelade läuft von meinem Brötchen runter. Meine neue Hose ist Sauerei. Ich habe einen Termin um 3. Meine Oma im Schritt. Zum Vorstellungsgespräch kann ich so nicht gehen. Und es ist gleich 10. Der zahnlose Kamm hat aufgegeben. Die Bürste beendet gerade ihr Bürstenleben. Hippe Typen sind gefragt, wie ich höre, also fahr ich zum Friseur. Werde ich erstmal nass gespritzt. Der Schirm liegt im Wagen und der Schlüssel steckt. Ich bin total verdreckt. In meiner Verzweiflung suche ich wieder einen Stein und schlag damit die Seitenscheibe ein. Das ist alles vor den Augen der Polizei. Einen Ausweis habe ich nicht dabei. Die Bullen haben wirklich alle Zeit der Welt. Und ich kriege es langsam mit der Angst zu tun. Denn es ist High Noon. Ab nach Hause mit schnellen Schritten. Denn ich hatte nur das Geld für den Putzer mit. Auf dem Fahrersitz ist eine Pfütze zu sehen. Der Wagen bleibt hier stehen. Fällt mir ein, der Wohnungsschlüssel müsste noch im Auto sein. Oder habe ich ihn verloren bei meinem Glück? Ich gehe nochmal zurück. Na also, da ist er ja jetzt aber los. Auf der nassen Jacke bildet sich das erste Moos. Ich nehme doch lieber den Wagen einerlei, denn es ist 2:30. Thank you. Mann, oh Mann, die Scheißkarre springt mal wieder nicht an. In meiner Werkstatt bin ich der Lieblingskunde und ich hab nur noch eine Stunde. Also nehme ich Bus und Bahn und diesmal wird's mit Lücken über Brunsburger Mücke zu den Brandungslücken. Doch der Zug bleibt einfach stehen, wie unangenehm, ein technisches Problem. Die Treppe, weil das schneller geht. Dabei bin ich nass geschwitzt wie ein Lurch. Nur die Harten kommen durch. Da ist der Personalchef und mein Gott, er ist so fett wie Friedfisch Otter. Er sagt mir, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Termin ist morgen. Nein, nein.